aufwacht. Ich blickte hoch, mir war ganz doof. Was war wohl der Grund, dass ich zu dieser Stund aus dem Schlaf geschreckt? Was hat mich geweckt? Da, ich höre ein Geräusch, es ist mehr ein Gekeuch. Es kommt durch die Wand, das hab ich erkannt. Ein Dieb kommt es mir, der gehört nicht hierher. Meine Nachbarn bedroht, ich gerate in Wut. Ich beschließe als Held, der Kerl wird gestellt. Ich schleiche mich fort, da ein Schrei, oh Gott, ein Mord. Ich nehme als Waffe eine alte Karaffe und gehe verwegen der Gefahr entgegen. Die Tür ist verschlossen, das macht mich verdrossen. Doch als Mensch mit Geist ist das kinderleicht. Die zerschlagene Tür lass ich hinter mir und stolper entlang den finsteren Gang. Da ein helles Zimmer und ich höre Gewimmer. Es wird mir kalt, jetzt ist es soweit. Ich heb die Karaffe, da ertönt eine Lache und ich höre voll Qual. Liebste, machst du es mir nochmal?